Er trinkt nur stilles Wasser, ist höflich, angenehm und hochkonzentriert. Diesem so kultivierten 68-Jährigen mit den sorgfältig zurückgekämmten grauen Haaren und der intellektuell wirkenden Brille traut man kaum die teilweise so drastischen Filme zu, die Cronenberg schon gedreht hat. Der deutsche Titel seines neuen Films, der im Original A Dangerous Method, also eine gefährliche Methode heißt, behagt ihm gar nicht. Eine dunkle Begierde. I'm very aware of the title. It's very interesting for a director. Oh, ich bin mir des deutschen Titels sehr bewusst. Es ist für einen Regisseur immer sehr interessant, was Verleiher aus einem Film und seinem Titel alles machen. Man hatte hier Angst vor einer zu direkten Übersetzung von A Dangerous Method und empfand sie als zu klinisch im Deutschen. Ich sagte daraufhin, das klingt auch im Englischen klinisch. Wo liegt das Problem? Schlussendlich muss man dem Verleiher vertrauen, der sein Publikum besser einschätzen sollte. Ich kenne die deutschen Zuschauer nicht so gut wie die Verleiher. Manchmal hat man ja auch Bedenken, dass ein Titel in die Irre führt. Auf Englisch ist das ein fürchterlicher Titel. Das klingt nach einer Schnulzenromanze für Mädchen, A Dark Desire. Carl Gustav Jung, den der irisch-deutsche Shootingstar Michael Fassbender verkörpert, steht im Zentrum von Eine dunkle Begierde. Er muss sich als Arzt in einem Schweizer Sanatorium mit der hochintelligenten, extravaganten und schwer traumatisierten jungen Russin Sabrina Spielrein beschäftigen, gespielt von Keira Knightley in ihrer bisher besten Rolle. Diese verstörte, sehr schöne junge Frau hat Angst vor dem Vater und körperlicher Züchtigung. Jung gelingt es, allein durch ruhige Gespräche die junge Frau langsam zu heilen. Dabei findet er jedoch heraus, dass Sabrina bei Schlägen extreme Lust empfindet. Und genau das führt den Arzt in Versuchung. Auch Sigmund Freud in Wien wird in den Fall einbezogen. Freud spielt der Cronenberg-getreue Viggo Mortensen. Und so beleuchtet der Film auch den Beginn und das Scheitern einer Freundschaft von den beiden Vätern der Psychoanalyse. Schon weil es sich in der Vorlage um ein dialogbetontes Theaterstück von Christopher Hampton handelt, ging es David Cronenberg bei dieser Verfilmung nicht darum, hier seine Handschrift aus früheren Filmen einzubringen. I actually don't care about my other movies when I make this movie. Mir sind meine anderen Filme völlig egal, wenn ich diesen Film mache. Ich bringe nur meine Fähigkeit als Filmemacher mit ein. Wenn ich einen Film drehe, dann ist es so, als hätte ich vorher nie andere Filme gemacht. Diese Werke sind dann völlig irrelevant. Kreativ gesehen bringen sie mir nichts. Ich habe also kein Muster, das ich diesem Film aufdrücke, sodass es sich wie ein Cronenberg-Film anfühlt oder das meine Fans von früheren Horrorfilmen glücklich macht. Darüber denke ich nicht nach, weder im positiven noch im negativen Sinn. Kunst ist für Cronenberg keine Therapie. Für ihn geht es bei der Psychoanalyse um ein ganz spezifisches Problem und er selber hat sich nie in eine Psychotherapie begeben. Völlig ruhig und ernsthaft beharrt der Filmemacher darauf, keine Probleme zu haben. In seinen Filmen, auch den düstersten, sieht er immer eine kindhafte Verspieltheit und Cronenberg besteht darauf, dass an seinem Set eine sehr lockere, fröhliche Stimmung herrscht. Wir sind wie Kinder im Sandkasten, meint er noch, und wenn man ihn mit dem Enfant terrible Lars von Trier vergleichen will, versteht er überhaupt nicht, warum. Ich glaube, wir sind sehr verschieden. Er ist ein sehr interessanter Filmemacher, ohne Zweifel, aber wir beide sind als Menschen völlig unterschiedlich. Er mag es, Leute zu provozieren, und ich nicht. Provokation kommt mir nicht einmal in den Sinn. Wenn ich überhaupt jemanden provoziere, dann nur mich selbst, nicht andere. Wenn alle nur sagen würden, ich liebe ihre Filme, sie sind wunderbar, dann wäre ich glücklich. Ich brauche es nicht, dass man mir sagt, ihr Film hat mich schockiert. Ich bin in meinen Pressekonferenzen auch lieber witzig, fügt Cronenberg dann noch hinzu und verzieht dabei kaum eine Miene. Vergessen sind die Zeiten, wo ein Film wie Crash um die Lust an Verstümmelungen von Menschen bei inszenierten Autounfällen in Teilen Großbritanniens sogar eine Weile verboten wurde. Vielleicht wird der Kanadier mit zunehmendem Alter immer gelassener. Auf jeden Fall gehört er zu den Regisseuren, die sich derzeit mit jedem Film ein wenig neu erfinden, ohne sich zu verraten. Cronenberg dreht nicht nur vorzügliche Filme, die auch die Psyche und die Dämonen der Menschen ausloten, sondern sein Spaß und seine Intelligenz, damit auch zu unterhalten, übertragen sich auf den Zuschauer.